so schwarz wie Teer und der Blitz schlägt einem Meer. Der Sturm fegt übers Feld und auf dem Hügel, da steht ein Weißer.